Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Tja. Wie soll ich am besten anfangen? Ich bin nun mal eben ein Pechvogel. Und wenn mir was gelingt, ist es Zufall. Daran habe ich mich gewöhnt. Kann ja auch gar nicht anders sein, so wie ich heiße. Affinger. Stellen Sie sich das vor. Und Jobst noch dazu. Jobst Affinger. Was müssen meine Eltern sich bloß dabei gedacht haben? Ich meine, für den Affinger haben sie ja nichts gekonnt und meine Mutter ist da freiwillig eingestiegen. Aber für den Jobst. Und durchlaufen Sie mal als Jobst Affinger eine Schulzeit mit Fußball und Rektoren und so und dann die Zeit beim Bund? Die Reime und Wortspiele, die Sie einem da anhängen. Da reicht's einem schon, bevor man überhaupt was Ernsthaftes anfängt. Ja, was Ernsthaftes angefangen habe ich dann schließlich doch irgendwann. Und irgendwo natürlich auch. Als zweiter Lokalredakteur nämlich. Auf Seite 11 unten rechts. Zuständig für Klatsch, Gerüchte, Neuerungen im städtischen Garten- und Friedhofswesen. Die Müllabfuhr und alles, was man sonst noch so aufschnappt und wovon man hofft, dass es die Leute so interessieren könnte, dass sie es vielleicht zwischen Schlaf und Fernsehen bis Zeile 5 lesen. Wenn ich dann in der Redaktionskonferenz meinen Chef die Augen zur Decke aufschlagen sehe und ihn gähnen höre, kaum, dass ich angefangen habe, mit einer Geschichte auszupacken, weiß ich, dass er jetzt schon wieder an meinen Namen denkt und bin still. Ich lasse dann die anderen reden. Mit ihren Stories, wie neulich eine Klasse lieber Neunjähriger ihre Lehrerin nackt ausgezogen und an die Tafel geleimt hat zum Beispiel. Und so, da wacht mein Chef auf. Affinger, hat er gesagt. Sehen Sie, solche Geschichten müssen Sie mir bringen, die jedem Spaß machen und keinen was angehen. Und was bringen Sie? Geschichten, die jeden was angehen und keinem Spaß machen. Damit kann keine Zeitung was werden, verstehen Sie? Natürlich verstand ich. Und dann fiel mir zum so und so vierten Male die Geschichte von diesen englischen Silberschalen ein. Das ist so eine Geschichte mit dieser Geschichte, wissen Sie? Ein paar Monate her, dass ich darauf gestoßen bin. Ich interessiere mich eben so ein bisschen für Antiquitäten. Und beim alten Bernstein habe ich sie dann mal rumstehen sehen. Die beiden Dinger. Morgen, der Herr. Morgen. Morgen. Ich krame gern in so altem Zeug rum. Haben Sie was dagegen, wenn ich mich mal umschaue? Nein, nein, überhaupt nicht. Sehen Sie sich nur um. Ja, danke. Gut. Ja. Bei manchen Sachen stelle ich mir direkt die Geschichte dazu vor. Wer sowas in der Hand gehabt hat. Was er getan hat damit, was er gedacht hat. Ja, das alte Patch-up zum Beispiel. Oder hier das Schreibzeug. Ein Mann, eine Frau, glücklich, unglücklich. Viele Männer und viele Frauen. Manchmal glücklich, manchmal unglücklich, wie wir alle. Stammt aus Frankreich zum Beispiel, 1750 oder so. Schönes Stück. Wunderbar, wunderbar. Tja, hier noch die eingetrocknete Tinte. Und tatsächlich noch ein Rest Sand im Streuer. Sollte man doch wirklich wieder gebrauchen. Kennen Sie denn von manchen Ihrer Sachen die Geschichte? Von manchen schon. Eine echte oder eine erfundene. Wer könnte das immer sagen? Hier zum Beispiel. Sehen Sie mal. Sind die schön. Ja. Nicht wahr? Frühviktorianisch. Plätet allerdings, nicht massiv, aber das war damals üblich für den Alltagsgebrauch in den bürgerlichen Familien in England. Schauen Sie. Die schöne sechseckige Form zum Beispiel. Der schwere Griff auf jeden Deckel. Wenn Sie den Deckel abnehmen, dann haben Sie statt der zwei gedeckten vier offene Anrichteschüsseln. Sehr praktisch zum Beispiel. Warum stehen die denn hier in der finstersten Ecke rum, zum Beispiel? Frotzeln Sie mich nicht mit meinem zum Beispiel. Oh, ärgert Sie das? Nein, nein. Aber Sie gewöhnen sich dann an und können sich nicht wieder abgewöhnen. Wie ich zum Beispiel. Gut, also ich werde darauf achten. Aber wirklich, warum stehen die hier hinten und nicht in der Auslage? Tja. Wie soll ich da anfangen, damit Sie mich nicht für verrückt halten? Das tue ich nicht. Ich bin selber gewöhnt, dass mich alle Leute für verrückt halten. Also, hören Sie mal zu. Die meisten Händler nehmen sich ein Lufthansa-Ticket nach Heathrow, fahren rein nach London in die King's Road, kaufen dort einen Koffer Zeug zusammen und fliegen mit der nächsten Kiste wieder nach Hause. Und Sie? Sie tun das nicht? Nein, ich mag das Land mit seinen verschrobenen Historien und Gruselgeschichten. Ich fahre dann weit nach Norden rauf oder nach Wales rüber und schaue mir die kleinsten Läden an. Und dabei bin ich auf die beiden Schalen da gestoßen. Irgendwo im tiefsten Wales. Dort standen sie auch in der hintersten Ecke herum, genau wie bei mir. Ach, was Sie nicht sagen. Und warum? Tja, das habe ich die alte Lady, die sie verkaufte, ebenso gefragt, wie sie jetzt mich. Und schließlich, nach einigem Hin und Her, hat sie es mir erzählt. Also in kurzen Worten, an diesen beiden Schalen hängt ein Fluch. Oh. So ein Blödsinn. Also, heute Anfang der 80er, im 20. Jahrhundert. Wir fliegen zum Jupiter, wir landen auf dem Mond. Wir zerstören unseren Planeten und sind nachmittags um 4:30 nicht in der Lage, den Verkehr auf einer Kreuzung flüssig zu halten. Das weiß ich alles genauso gut wie Sie, junger Mann. Aber ich bin stutzig geworden, als Sie mir die Schalen besonders billig anbot. Und wenn jemand etwas billig gibt, hört jede Heuchelei auf. Dann ist er entweder naiv oder stimmt was nicht. Ja, und was taten Sie wegen des Fluches? Von mir kriegen die sie fast geschenkt, hat sie zu mir gesagt. Und drüben auf dem Kontinent, da können sie sie für das Dreifache von dem verkaufen, was sie wert sind. Ja, auch wegen des Fluches womöglich. Oh, es laufen hier eine Menge Amerikaner und andere Verrückte mit zu viel Geld in den Taschen herum. Ja, und warum nehmen Sie es ihnen da nicht ab? Tja, offen gestanden, ich habe Angst. Was? Sie glauben doch nicht etwa selbst an diesen Spuk. Fluch, Herr Affinger. Ich kann auch nichts dafür. Fluch, Herr Affinger, nicht Spuk. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Zum Beispiel? Ich meine, hier passt es aber, Herr Bernstein. Nun, Fluch schließt Verbrechen mit ein, Spuk nicht. Spuk ist eine harmlose Sache für harmlose Gemüter. Aber an Flüchen kann Blut kleben. Jetzt sagen Sie nur noch, dass das hier so ist. Sehen Sie, im Gegensatz zu den Ramschläden, wo Sie in London mit dem letzten Dreck das größte Geld machen, kennen die kleinen Verkäufer auf dem Land, die Menschen, Familien und Vorgänge genau, die zu den Spuk- und Fluchgeschichten der Sachen gehören, die sich bei Ihnen ansammeln. Ja, aber dann schießen Sie mal los. In diesem Fall hat die letzte Besitzerin der Schalen sie der alten Lady in Wales geschenkt. Ah ja. Nachdem ihr Mann auf einem Angelurlaub in Schottland mitsamt seinem Boot am Abend des Tages nicht wieder zurückkam, an dem er mittags aufgebrochen war. Weder von ihm, noch von dem Boot, noch von irgendetwas, was er dabei hatte, hat man jemals wieder eine Spur gesehen. Naja, solche erstaunlichen Fälle passieren allerdings zu Dutzenden. Schon möglich. Aber nicht in so sonderbaren Wiederholungen. Was, noch sowas in der Familie? Dem Vorbesitzer wurden, kaum dass die Schüsseln durch Erbgang in sein Eigentum gelangt waren, seine beiden 15-jährigen Zwillingstöchter mit ihren Fahrrädern von einem Lastwagen auf dem Schulweg überfahren und getötet. Der Mann hat sich dann das Leben genommen. Schrecklich. Aber schließlich kein Verbrechen. Es ist auch noch nicht alles. Hören Sie, das ist in der Generation davor fiel der Chef der Familie einem Zyankalimo zum Opfer, kaum dass er die Schalen geerbt und frisch hatte herrichten lassen. Und wer war der Mörder? Man hatte nur den Tatbestand. Es gab kein Motiv, keine Täter, kein Urteil, nichts. Der Mordfall blieb unaufgeklärt bis heute und man schrieb damals 1894. Verstehen Sie jetzt, warum ich mich scheue, diese Schalen zu verkaufen? Und warum Sie hier in der hintersten Ecke Ihres Ladens herumstehen? Ja, ja. Tja, ja. Ich werde sie irgendwann zu einer Auktion geben. Der Nächste soll sie anonym erwerben. Ich will damit nichts zu tun haben. Und Ihnen selbst? Ihnen ist nichts dergleichen zugestoßen. Noch nicht, junger Mann. Noch nicht. Aber wenn Sie Tag für Tag in so einem Laden herumstehen und Zeit zum Nachdenken haben, da fangen Sie zu spinzisieren an. Tja. Daniel Bernstein starb 4 Wochen nach diesem Gespräch auf sonderbare Weise. Der schwere Eisenrollladen löste sich, als er seinen Laden verlassen wollte, traf ihn und brach ihm das Genick. Jeder ist um einen plötzlichen und schmerzlosen Tod zu beneiden, aber ich muss der Wahrheit die Ehre geben, mir lief ein kalter Schauder den Rücken herunter, als ich es erfuhr. Dann ging ich natürlich mit Bernsteins Erzählung in die Redaktionskonferenz, aber ich hatte mich wieder in der Reaktion meines Chefs verrechnet. Der Mann war schließlich 78, Affinger, da kann sowas ja mal passieren. Ich verzichtete auf den Versuch, meinen Chef die Frage zu stellen, was ein Eisenrollladen mit dem Lebensalter zu tun hat. Im gleichen Sommer verbrachte ich meinen Urlaub durch Zufall in Wales. Aber erst als ich dort den Namen des Städtchens las, wo der alte Bernstein seine Silberschalen her hatte, dachte ich wieder an seine Geschichte. Natürlich bin ich ihr nachgegangen und natürlich stimmte sie. Bis in alle Einzelheiten. Der kalte Schauder lief mir zum 2. Mal über den Rücken. Aber dann hatte ich andere Sorgen, vergaß das Ganze erneut, bis mir die Silberschalen des alten Bernstein wieder begegneten, und zwar in den Anzeigenspalten, wo die Auktion eines bekannten Kunsthauses angekündigt wurde. Unter anderem las ich da: aus Nachlass 2 englische Anrichteschalen mit Deckel, frühviktorianisch, plated, mit Herkunftsnachweis, Basis 400 Mark. Das interessierte mich. Ich sah mir alles an und stand wirklich vor den schönen sechseckigen Schalen des alten Bernstein. Es war nicht der leiseste Zweifel möglich. Ich erzählte dem Leiter des Kunsthauses die ganze Geschichte bis zu meinen zufälligen Nachforschungen in Wales. Aber dieser Händler war ein Verkäufer von anderem Schrot und Korn als der alte Bernstein. Er blitzte mich durch seine Brillengläser an. Und diese Geschichte können Sie mir wirklich garantieren, Herr Affinger? Was konnte ich? Das Ende des alten Bernstein kannte er ja selbst. Der Mann machte sich ein paar Notizen, setzte den Preis auf das Doppelte hoch und nannte mir das Datum der Versteigerung. Freitag, den 13. März. Es waren etwa 20 Menschen da, unter ihnen auch Floppy Sulzer und ihre Mutter Angela. Wobei es aber immer schon geheißen hatte, dass Nomen in diesem Falle keinerlei Omen sei, denn Floppys Mutter war den Gerüchten nach im täglichen Umgang alles andere als ein Engel. Sonst wusste ich nur, dass Floppys Vater beamteter Kriminalrat in städtischen Diensten war. Floppy war ein wundervolles Traummädchen. Mit kühlen grauen Augen, blondem langen Haar, einem großzügigen Mund und tadellosen Zähnen. Wundervoll. Und natürlich zeitlebens völlig unerreichbar für jemand, der so hieß wie ich. Man sagte damals, dass sie es mit einem jungen Apotheker habe, sehr zum Unwillen vor allem ihrer Mutter. Aber was hieß das alles schon? Urplötzlich traf mich ein Sonnenstrahl. Floppy hatte mich entdeckt und kam zu mir herüber. Menschenskind, ja, wen sehe ich denn da? Ich bin verrückt. Mist, dass es dich auch noch gibt, Jobs altes Haus. Verdammt lange her, Floppy, wirklich. Ja. Damals sind wir noch fast auf derselben Bank in den Hörsälen gesessen. Ja, aber auch nur fast. Sag mal, was ist aus dir geworden, Jobst? Wirklich Journalist? Sozusagen, ja. Was du dir so erträumt hast? Leitartikel, Politik, Hintergrundberichterstattung? Hintergrund sozusagen auch, ja, ja. Und du, Floppy? Auch, was du dir erträumt hast? So viel wie du habe ich mir ja nicht erträumt. Aber ich bin dabei geblieben, ja. Ich mache gerade meinen Sozialarbeiter fertig. Resozialisation von Strafgefangenen. Beneidenswert. Wenn ich an meine Hintergrundarbeit denke. Und was machst du hier? Willst du was kaufen? Ach, eine alte Dame ist wie verrückt hinter den beiden Silberschalen her. Da drüben, siehst du? Die da. Du lieber Gott. Ausgerechnet die. Ja, gefallen sie dir vielleicht nicht? Oder bist du etwa auch hinter denen her? Im Ernst, Floppy, kannst du dir das nicht ausreden? Ausreden? Meiner Mutter was ausreden? Ja, warum denn überhaupt? Was hast du denn gegen die Dinger? Ach, gegen die Dinger habe ich nichts, aber ich kenne ihre Geschichte. Ach, aber Jobs, die Geschichte kenne ich doch auch. Die ist doch komisch. Stell dir mal vor, eine Antiquität mit Fluch. Du, das hat sogar Papa zum Lachen gereizt. Ja, irgend so ein verspielter Trottel ist dieser Gruselgeschichte anscheinend auch noch nachgegangen und hat in der Vergangenheit rumgepult. Diese Geschichte stimmt aber, Flappy. Ja. Ich bin der verspielte Trottel, der ihr nachgegangen ist. Du warst doch früher mal ganz normal. Ja, ich kann dir das jetzt nicht in allen Einzelheiten erzählen, wie es zusammenhängt, aber glaube mir, irgendetwas ist da dran. Oh, jetzt hör mal, Jobs, man soll die Dinge nicht schwerer nehmen, als sie sowieso schon sind. Nichts ist da dran. Alles Zufall, glaub mir. Ja, wenn sich da jeder ins Boxhorn jagen lassen wollte. Du, im Vertrauen, ich finde die Dinger ja spießig. Ach, brutal, bombastisch, abscheulich. Hier hat sie Mama schon aus diesem Grunde ausgeredet. Aber über diesen Fluch kann ich mich totlachen. Du, aber wenn sie die verfluchten Schüsseln wirklich kriegt, dann wüsste ich schon, was ich mir wünsche. Oh, es fängt an. Mama guckt schon ziemlich aufgeregt. Ich muss mal zu ihr rüber. Tschüss erstmal. Was würdest du dir denn wünschen, Flappy? Ein Giftmord natürlich. Na endlich, Philomena. Es geht gleich los. Wer war denn das? Die Philomena wird man dir wohl auch nicht mehr abgewöhnen können. Wie kommst du denn da ausgerechnet jetzt wieder drauf? Hat der dir das eingerichtet? Das ist jemand, der mich zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder Floppy genannt hat. Floppy, um Himmels Willen. Und der soll auch studiert haben, so wie der aussieht? Naja, heute sehen sie ja alle so aus. Weißt du, Mama, du machst immer den gleichen Fehler, die Leute nach ihrem Äußeren zu beurteilen. Ja, ich weiß schon. Du lässt auch kein gutes Haar an mir. Was ich anfange, mache ich falsch. Ja. Aber Gottlob habe ich genügend Selbstbewusstsein, sonst hätte ich das gar nicht so lange ausgehalten. Na, hoffentlich schnappt uns keiner die schönen Schüsseln weg. Du hast doch nicht auch was dagegen. Aber nein, Mama, wieso denn? Eben. Die sieht man doch jetzt in allen englischen Fernsehserien. Die sind einfach vornehm, wenn sie so herumgereicht werden mit weißen Zwirnhandschuhen. Es gibt beim ganzen Haushalt etwas sehr... Was lachst du denn? Ich stelle mir da Dorothy gerade mit Zwirnhandschuhen vor. Und im Übrigen sage ich ja gar nichts. Du hast manchmal so eine Art, gar nichts zu sagen, die einem auf die Nerven fällt. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe für die 111. Versteigerung unseres Hauses. Über das Angebot haben Sie sich orientiert. Die Regeln sind Ihnen geläufig. Wir kommen zu Nummer 1. 3 englische Stühlchen mit Lederpolster. Stil Edwardian. Jahrhundertwende. Mhm, auch ganz hübsch. Zusammenangebot 750 Mark. 750 zum ersten. 800, 800. 800 zum ersten. Zum zweiten 900 Mark. Bitte sehr. 900 Mark zum ersten. 1000 Mark. Jawohl, dort hinten, ich habe sie gesehen. 1000 Mark zum ersten. 1100, sehr gut. 1100 zum ersten. 1100 zum zweiten. Noch jemand? Niemand mehr? 1100 zum dritten Mal. Wir kommen zu Nummer 2 des Angebots. 2 englische Anrichteschalen mit Deckel, frühviktorianisch, plated, mit Herkunftsnachweis und garantierter Familiengeschichte. Original. Basisangebot 800 Mark. 800 Mark zum ersten. 850. 850 zum ersten. Zum zweiten. 860. Der Herr mit dem Bart dort hinten, bitte sehr. 860 zum ersten. 900. Die Dame mit dem Hut. 900 zum ersten. 910. Der Herr mit dem Bart 910. Zum ersten. 950. 950. Die Dame. 960. Das ist ja unerhört. 960 der Herr. Zum ersten. Zum zweiten. Der Kerl will mich provozieren. Unverschämtheit. 1000. Das ist ein Wort, die Dame. 1000. Zum ersten. Zum zweiten. 1010. Sagen Sie bitte gleich, wie viel Sie anlegen wollen, dann können wir dort fortfahren, wenn niemand Einwände hat. Er will nur, dass ich sie nicht kriege. Das ist eine Frechheit. Ich will gar nichts anlegen. Ich will diese Schalen haben. Ich denke, dies ist eine Versteigerung, ne? 1010! Nur um mich zu ärgern, hör dir das an. Also um dich zu ärgern bestimmt nicht, Mama. Du musst sie natürlich wieder in Schutz nehmen. 1500! Immerhin. 1500 die Dame. Zum ersten, zum zweiten, zum... Vielleicht 1510, der Herr? 1510, jawohl! Ich frage Sie alle nochmal, ist das nun eine öffentliche Versteigerung oder nicht? Aber nicht für Spaß! Und für Querulanten, jawohl! Schließen Sie doch diesen Herrn hier endlich von der Versteigerung aus! Sie verstehen doch alle gar nicht, um was es geht! Ich kenne die Geschichte dieser Schalen! Die kennen wir auch! Na und? Aber ich weiß, dass diese Geschichte wahr ist! Ach, du arme Irre. Ich bitte um weitere Gebote. 1510 zum ersten, zum zweiten, ja bitte. 2000! Es ist ganz allein mein Geld, damit kann ich machen, was ich will. 2500, 3000! 3500! Zum zweiten und zum dritten Mal. Na endlich! Dieser Rüpel, da kann er doch nicht mehr mit. Sie haben die Stücke um mehr als das Dreifache überzahlt, meine Dame. Das kann Ihnen doch nur recht sein. Ich lasse mir nicht von so einem Lümmel auf der Nase herumtanzen, verstehen Sie? Sie hatten ein Tonband mitlaufen, soweit ich sehen kann. Ja, mein Herr, das ist zulässig und sehr praktisch. Ja, dann sehen Sie nur zu, dass es nicht verloren geht. Ich lege Wert darauf, festgehalten zu haben, dass ich alles versucht habe, um das zu verhindern. Tja, auf diese Weise kamen die Silberschalen also in den Besitz der Familie Sulzer. Floppys Mutter war ungeheuer stolz auf ihre Erwerbung, betrachtete ihre Schalen, die an einigen Stellen schon etwas abgewetzt, aber sonst sehr repräsentativ aussahen, ließ sie schließlich einpacken und nahm sie mit. Der Auktionator gab ihr den Rat, sie ein bisschen aufmöbeln zu lassen und gab ihr dafür eine Adresse. Im Übrigen war er ungeheuer froh, diese Auktion ohne größeren Tumult über die Bretter gebracht zu haben und schob einen wirklich schönen Gewinn ein. Über 300%, immerhin recht hübsch, sogar wenn man die übliche Inflation aller Ansprüche ringsum berücksichtigt. Nach einigen Wochen rief mich Floppy in der Redaktion an. Jobst, meinte sie, herrlich unbekümmert, wie sie nun mal war, wir wollen's doch nicht bei diesem Krach von damals lassen. Mama habe ich auch besänftigt, am Sonntag ist mein Geburtstag. Komm doch zum Mittagessen. Papa, Mama, Tante Otti, na ja, sagte ich. Wenn's dir Freude macht. Es machte ihr Freude. Und ich erschien am Sonntag bei Kriminalrats zum Mittagsmahl. Es war, wie ich es mir ausgemalt hatte. Plüsch, Vertiko, Spitzendeckchen und Tante Otti, eine hochgeschlossene, dürre Matrone unbestimmbaren Alters, die früher mal alles verloren hatte, Schwester des alten Herrn. Floppy passte da überhaupt nicht rein. Was ich ihr allerdings übel nahm, dass sie nicht nur mich, sondern auch ihren Apothekerjüngling zum Geburtstagsessen eingeladen hatte, einen blassen, intelligenten Burschen mit Stiftenkopf und Nickelbrille, der sich sonderbarerweise widerspruchslos von ihr Kaktus nennen ließ. So gegen eins saßen wir dann zu sechst am Ausziehtisch. Tante Otti versah mit vorwurfsvollem Gesicht die Anrichte. Man sah ihr direkt an, dass es ihr nicht an der Wiege gesungen worden war, dermaleinst eine Schwägerin bedienen zu müssen. Noch etwas Suppe, Robert, Herr Afflinger? Nein? Otti, du bist so nett und trägst ab, nicht wahr? Das tue ich doch jetzt seit 17 Jahren. Du könntest wenigstens so nett sein und mir auflegen helfen. Ich muss mich um die Gäste kümmern, das siehst du doch, Liebste. Wenn wir schon einmal im Jahr Gäste haben, nicht wahr, Robert? Sorgst du für Wasser und Wein, wenn es sein muss? Doch bitteschön, dann kommt eben mal wieder alles kalt auf den Tisch. Wie ihr wollt. Ich helf dir, Otti. Geh nur, ich komm gleich. Du hast Geburtstag heute, du bleibst sitzen. Ach, natürlich helfe ich Tante Otti, Mama. Darf ich um die Gläser bitten, Herr Afflinger? Wasser, Wein? Hm? Etwas Wein, bitte, ja, um auf das Geburtstagskind anzustoßen. Danke, so. Danke. Herr Mohr, ich möchte nur Wasser, bitte. Och, Cocktus, das kannst du mir doch nicht antun. Wenigstens heute kannst du doch deine Prinzipien mal abschalten. Ich bin mit dem Wagen da und wenn ich mit dem Wagen da bin, das heißt... Jobs ist auch mit dem Wagen da. Und der weiß, was ich gehört. Also gut. Aber nur einen ganz kleinen Schluck, bitte. Ja, also. Danke. Und du, Angela? Niemals. Niemals, natürlich, ich weiß. Dein ganzes Leben besteht aus niemals. Ich möchte nur wissen, wann du jemals irgendwas genossen hast. Im Gegensatz zu dir, Robert. Wenn es bei dir öfter mal niemals geheißen hätte, wäre dein Blutdruck niedriger, dein Herz kräftiger. Und wir bräuchten nicht jeden Augenblick zu befürchten, dass sich der Schlag holt. Ach, Mama. Ist doch wahr. Ständig jammert er über Arthritis und Gicht. Aber eingeschränkt hat er sich noch nie. Obwohl dir das ganz gut anstünde, nicht wahr? Denn wenn du uns mit deinem Gehalt ernähren müsstest... Also ich finde das taktlos. Außerdem bin ich gespannt, wann ich endlich mal ein Glas Wein ohne dein ewiges Robert trinken kann. Hier, bitte, stell mir doch mal den Braten, ja, auf den Tisch. Danke. Ja. Wo bleibt denn Otti mit der Soße und den Gemüsen? Sie wird gleich kommen. Sie hat auch nur zwei Hände, Mama. Philomena. Was lachen Sie denn? Sie wissen doch schließlich, dass sie so heißt. Aber ich habe es noch niemals ausgesprochen gehört. Ach, dann werden Sie wohl auch bald zu denen gehören, die Sie... Wie war das doch? Floppy, gnädige Frau. Floppy. Hören Sie sich das an, wie das klingt. Floppy, saloppy, galoppy. Floppy. Also ich finde das sehr gut. Wer ist denn da drauf gekommen? Ich, Herr Sulzer. Oh, hier ist das Gemüse. Und Angelas neue Schüssel. Ah, welche Pracht. Sehen Sie sich das an, wie bei Milords, wirklich. Du, was ist denn da drin in den Dingern, Otti? Du wirst zufrieden sein, Robert. Wirsing und Schwarzwurzeln, deine Lieblingsgemüse. Ah. Ich habe dir das zu meinem Geburtstag bestellt. Oh, und einen Haufen Arbeit und Umstände dazu. Na, die hast du dir ja ohnehin nicht gemacht, Liebste. Dafür hast du ja mich, nicht wahr? Oh mein Gott, wenn ich nur meine Rente hätte. Du hast sie aber nicht, Liebste. Dann würdest du uns alle hier hilflos sitzen lassen, bei all dem Guten, was du Robert zu verdanken hast. Das würde dir ähnlich sehen, das weiß ich schon lange. Warte nur, Liebste, warte nur. Oder meinst du, dass das ewig so geht? Ach, bitte nur, fang doch nicht schon wieder an. So, her mit den Tellern. Ja. Der Braten scheint ja recht ordentlich. Herr Mohr? Ja. So, danke. Herr Affinger? Mhm. Danke. So, ach, gib mir doch mal Ottis Teller, Floppy, ja? Ja. Danke. So. Und du selbst? Hm? Ja, klar. So. Und Angela? Wahrscheinlich wieder niemals, oder? Du machst dich lächerlich, Robert. Na, komm schon. Danke. Du hast mir den Appetit verdorben. Hier ist das Gemüse. So, passt auf, Kinder, es ist heiß. So, dann wollen wir mal. Auf das Geburtstagskind. Auf das Geburtstagskind, zum Wohl. Und den neuen Namen Floppy. Zum Wohl, Floppy, mein Kind. Zum Wohl. Und bleib, wie du bist. Ja, zum Wohl. Danke, Papa, zum Wohl. Zum Wohl. Willst du wirklich nichts, Angela? Nein, danke, ich sag das schon. Du hast mir den Appetit verdorben. Oh, mein Gott im Himmel, bist du ein kompliziertes Geschöpf. Aber des Menschen Wille. So. Sag mal, wie lange ist es jetzt her, dass ihr diese Dinger da gekauft habt? Es sind heute auf den Tag 3 Monate, Pa. Morgen früh hast du deine Wette gewonnen. Was für eine Wette? Ach, ich habe da eine Wette abgeschlossen, wissen Sie. Ich habe nämlich gedacht, so einem Fluch muss man doch eine gewisse Zeit lassen, um sich an die Verhältnisse zu gewöhnen vielleicht und sich seine Leute herauszusuchen. Und da dachte ich, na ja, 3 Monate zum Beispiel, nicht? Mit wem haben Sie denn diese Wette abgeschlossen? Mit wem? Ja. Ja, gewissermaßen mit mir selbst. Mit meiner Frau und meiner Tochter konnte ich nicht wetten. Die sehen das genau so wie ich. Alles Humbug. Ganz unter uns natürlich. Und Otti hat kein Geld zum Wetten. Och, wenn ich meine Rente hätte. Sagt sie immer. Ja, wer bleibt da schon übrig, nicht? Nur ich selbst. Und um was hast du gewettet, Robert? Wahrscheinlich um Wein. Erraten, Liebling. Um 10 Flaschen Chablis. Gewinne ich, gönne ich sie mir, verliere ich. Da sind sie mir eben nicht gegönnt. Robert, du lästerst. Was hat das mit Lästern zu tun? Aberglauben ist nichts Heiliges. Sie sollen das ja auch so ernst nehmen, Herr Affinger. Ich wollte, ich könnte Ihnen Ihre 10 Flaschen garantieren, Herr Sulzer. Ach, Unsinn, mein Lieber. Ach, Kinder, komm, lass uns von was anderem reden. Was hast du in den letzten Wochen gelernt, Mädel? Robert. Musst du davon auch wieder anfangen? Was meinen Sie damit, Frau Sulzer? Mama ist gegen meine Ausbildung. Sie meint, es verträgt sich gesellschaftlich nicht. Papa täte sein Bestes, um die Verbrecher hinter Gitter zu bekommen. Naja, und seine Tochter tut das ihre, um sie dort möglichst schnell wieder rauszukriegen. Mama sieht das alles etwas vereinfacht. Du ziehst das natürlich wieder ins lächerliche Philomena. Wie alles, ja, ich weiß. Genau wie alles andere, nicht wahr? Ja, wo meinst du, dass ich wäre, wenn ich das nicht könnte? Und Papa... Und Tante Otti. Das kommt ja gerade so raus, als ob es mit mir kein Auskommen gäbe. Robert. Otti. Ich weiß nicht, ich fühle mich im Moment etwas überflüssig. Och, nein, nein, bitte bleiben Sie doch nur. Es war gar nicht so gemeint. Ich kenne doch meine Tochter. Ich kenne deine Tochter auch. Also wenn niemand mehr was essen will, dann räume ich ab. Ihr steckt alle unter einer Decke. Und alle seid ihr gegen mich. Glaubt ihr, ich wüsste nicht, was ihr zusammen redet auf euren sogenannten Waldspaziergängen? Du hast einen Verfolgungswahn, Angela. Niemand will dir etwas Böses. Und Philomena meint es nur gut. Das kann ich wirklich bestätigen, Sie Frau Sulzer. Sie halten sich da am besten raus, Herr Mohr. Sie haben die ganze Zeit kein Wort geredet. Jetzt brauchen Sie auch nichts mehr zu sagen. Nicht auszuhalten ist es. Ja. Tja. Stör ich? Du störst immer, Otti, wenn du das meinst. Du brauchst gar nicht zu fragen. Seit 17 Jahren störst du. Partizipierst an unserem Privatleben und an meinem Vermögen. Schnüffelst herum und mischst dich in alles ein. Und dann stellst du dich hin und fragst, ob du störst. Ich habe es satt. Satt! Satt! Jetzt kriegt sie sicher wieder einen Anfall. Ach, wenn ich doch mal... Deine Rente hättest, ich weiß. Ich glaube, es ist schon spät. Ich muss... Nein, Kaktus, du bleibst. In ein paar Minuten hat sie sich wieder abgeregt und alles tut ihr leid. So, ich weiß nicht. Natürlich, das ist ja deine Mutter, aber... Also ich glaube nicht, dass ihr je im Leben etwas Leid getan hat. Mit Ausnahme ihrer Zustimmung, dass ich damals zu euch zog. Ach, hätte ich doch nur meine Rente. Ich muss jetzt aber wirklich gehen. Ich habe nämlich Dienst. Ja, ich glaube auch, es ist vielleicht besser, wenn sie das alles unter sich... Ein Familienkrach ist doch kein Weltuntergang. Schließlich habe ich euch ja zu meinem Geburtstag eingeladen, nicht? Und so können wir ja auch gar nicht auseinandergehen. Ich glaube, ich gehe mal in die Küche. Ja, gut so, Mädel, geh und beruhige sie. Sie soll dir den Tag nicht verderben. Ja, also inzwischen könnten wir uns eigentlich einen Schnaps genehmigen. Was, Otti? Ach, um Gottes Willen, jetzt hätte ich es beinahe vergessen. Es gibt hier zum Nachtisch noch eine Überraschung. So? Was machst du denn für ein Gesicht, Mädel? Um Himmels Willen, Philomena, ist der Apfelstrudel angekommen? Kaktus? Bitte komm sofort mit in die Küche. Mama liegt auf dem Boden. Ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Unsere Erstarrung war nur kurz. Dann stürzten wir alle in die Küche und Kaktus stellte fest, dass Floppy recht hatte. Gottlob hatten wir in Floppys Vater einen Mann, der persönlich besonnen und umsichtig war und als Kriminalrat fachliche Erfahrung besaß. Er ordnete an, dass wir Floppys Mutter im Schlafzimmer auf ihr Bett legten und telefonierte einen Arzt herbei. Als er kam und die Tote sah, diagnostizierte er ziemlich leidenschaftslos, vermutlich eine Cyankali-Vergiftung. Ganz genau könnte ich das nur nach einer Sektion sagen, aber wahrscheinlich Cyankali. Ich fühlte Floppys Blick auf mich gerichtet. Um Gottes Willen verrate mich nicht, schien das zu heißen, und ich dachte an die Versteigerung. Wenn du einen Wunsch frei hättest, hörte ich mich wieder flachsen. Was würdest du dir wünschen? Natürlich einen Giftmord, Jobst, hatte Floppy lachend zurückgeflaxt. Ich schwieg. Sulze ordnete an, dass alle Speisen gesichert werden müssten. Das ist ja lächerlich, Robert, sagte Tante Otti ruhig. Sie hat doch keinen Bissen gegessen. Und außerdem, wenn sie auf 100 war, gerät sie doch immer in ihren Aktionismus. Die Reste sind längst im Müllschlucker, das Geschirr klappert schon in der Spülmaschine. Das hätte dir in den allerersten Sekunden einfallen müssen. Jetzt ist es zu spät. Herr Affinger, sagte Sulze später noch zu mir, bevor ich ging, Sie sind von der Presse. Ich habe doch Ihr Ehrenwort, dass Sie von dieser Sache keinen Sterbenslaut, nicht wahr? Und das in dem Augenblick, da ich mir schon die Schlagzeilenideen für die Geschichte zurechtgelegt hatte. Englischer Familienfluch nach Deutschland importiert oder sowas. Ich hätte zum ersten Mal eine echte Chance gehabt, dass mein Chef mir die Geschichte mit den Silberschalen abnahm. Ich schluckte zweimal, sah dann wieder Floppys Augen auf mich gerichtet und nickte gottergeben. Den nächsten Akt der Tragödie habe ich natürlich selbst nicht miterlebt, aber ich kann mir vorstellen, wie er verlaufen sein muss. Es war am nächsten Morgen, als Kriminalrat Sulzer seinem Chef, dem leitenden Kriminaldirektor Delorme, in dessen Büro gegenüber saß. Tja, lieber Robert, was soll ich dazu sagen? Meine und des Hauses Anteilnahme habe ich ja schon ausgedrückt. Geschenk, Kurt. Wir sind immer gute Freunde gewesen und brauchen uns nichts vorzumachen. Jeder weiß, dass in meiner Familie nicht alles zum Besten stand. Deine Offenheit ehrt dich. Aber sie wird dir die Sache nicht leichter machen. Ich kann an ihrem Ablauf absolut nichts ändern, auch wenn ich heucheln würde. Warum soll ich es verdammt nochmal tun? Wie soll ich mir das nun alles anhören? Als Chef? Als Kollege? Als Freund? Ja, kann ich dir auch keinen Rat geben. Mir ist nur klar, dass ich es dir nicht verschweigen kann. Wir sind uns doch darüber einig, dass diese Geschichte mit dem Fluch der schiere Unsinn ist, hm? Ich habe an sowas nie geglaubt, das weißt du, aber jetzt? Wenn dieser Arzt recht hat, eine Kaliumcyanidvergiftung war noch niemals in der Kriminalgeschichte ein Zufall. Sowas war immer Mord. Gab's nicht schon mal etwas Ähnliches in der Vergangenheit dieser Silberschalen? Doch. 1894 wurde ein Besitzer der Schüsseln ermordet. Auch Cyankali. Die Sache blieb unaufgeklärt bis heute. Und wer hat diese Geschichte verbürgt? Ein junger Journalist, Affinger heißt er, ein Kommilitone meiner Tochter. Er ist durch Zufall draufgestoßen, hat sich dafür interessiert, ist der Sache in England noch einmal begegnet und hat sich scheinbar überzeugen lassen. Natürlich nicht im Sinne einer juristischen Beweisführung, aber doch immerhin so weit, dass man es nicht als Spinnerei oder Gerücht abtun kann. Es gibt über diesen Vorfall angeblich Akten. Mhm. Ja, vielleicht wird uns nichts anderes übrig bleiben, als sie zu studieren. Mach dir keine Illusionen. Tatsachen, Motive, die vor 80 oder 90 Jahren vorhanden waren, spielen heute mit Sicherheit keine Rolle mehr. Du musst nach Motiven suchen, die heute und hier so ein Verbrechen tragen. Sag mal, dieser... Affinger heißt der. Affinger, ja. Was ist mit dem? Ja, ja, da zuckst du mit den Schultern. Aber was soll ich erst tun? Was hast du denn veranlasst? Der Arzt wollte keinen Totenschein ausstellen. Ich fand es deshalb das Beste, sofort mein Einverständnis zu einer privatärztlichen Sektion zu geben. Ja, es war auch das Beste. Es war sogar sehr umsichtig von dir. Auf diese Weise werden wir erstens Gewissheit über die Todesursache bekommen und zweitens, bis sie feststeht, Zeit gewinnen. Aber was wird passieren, wenn der Sektionsbericht die erste ärztliche Vermutung bestätigt? Das wage ich gar nicht mehr auszumalen. Ja, das musst du aber, weil es auf jeden Fall auf dich zukommt. Dass sowas nicht zu vertuschen ist, weißt du als Kriminalrat selber. Der Arzt hat seinen Verdacht ja nicht aus Jux und Dollerei geäußert. Es ist anzunehmen, dass es dabei bleiben wird. Ja, und dann? Na, dann wird einer von uns beiden wohl oder übel die Staatsanwaltschaft einschalten müssen. Wenn nicht du, dann ich. Wenn wir uns nicht der Begünstigung im Amt schuldig machen wollen. Deshalb frage ich ja so eindringlich, verstehst du mich jetzt endlich? Menschenskind, Kurt, du kennst doch unsere Staatsanwälte. Eben. Wenn die anfangen, in dieser Sache mitzumischen, dann stehen ich und meine Familie am Schluss nackt auf der Straße. Gegen die Doppelbrisanz von Presse und Staatsanwaltschaft ist im freiheitlichen Informationsstaat kein Kraut gewachsen. Dann sagst du was. Apropos Presse, dieser junge Affinger... Hält sich raus, das hat er mir versprochen. Von daher ist zunächst nichts zu befürchten. Wie lange wird es dauern, bis du den Sektionsbefund hast? Ja, bis morgen Abend. Dann haben wir also bis morgen Abend eine Galgenfrist. Mhm. Kannst du bis dahin die Sache mit deiner Familie klären? Was verstehst du unter klären, verdammt nochmal? Du siehst die Sache immer noch nicht deutlich genug, Robert. Wenn jemand von Amts wegen in deinen Angelegenheiten herumstochert, wird er Motive finden. Ja, welche zum Beispiel? Dein Lebensstandard zum Beispiel. Den verdankst du doch dem Vermögen deiner Frau. Wer erbt denn überhaupt? Och, mein Gott, von daher habe ich mir das noch gar nicht durchdacht. Nur das ehrt dich. Und ich glaube dir das auch. Vorläufig wenigstens. Geschworene glauben dir das nicht. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ach, schon wieder Gift. Was heißt schon wieder? Hast du mir nicht doch was zu sagen, Robert? Bitte, Kurt, lass uns doch mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Noch muss auch bei uns ein Verbrechen nachgewiesen werden. Wenn ein Staatsanwalt seine Finger da drin hat, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder er weist dein Verbrechen nach, dann bist du mit deiner Familie sowieso dran, oder er weist keins nach. Und dann werdet ihr durch die Presse fertig gemacht. Das hast du vorhin selbst erkannt. Jahrelang wird es heißen, ach, das ist doch dieser Kriminalist, von dem man damals nicht so recht gewusst hat, ob oder ob und nicht. Und was ne? heißt das im Klartext? Das heißt die Notwendigkeit, dass dir bis morgen Abend ein Beweis glückt, den du von rechts wegen gar nicht zu führen bräuchtest. Nämlich, dass ihr mit all dem nicht das Geringste zu tun habt. Nur wenn ihr der Presse den Brocken vorgekaut hinschmeißt, bevor sie ihn euch aus dem Fleisch reißen, bleibt ihr ungeschoren. Du meinst also den Beweis, dass die Sache mit dem Fluch stimmt? Das ist doch heller Wahnsinn. Nenn es, wie du willst, es ist die einzige Chance für dich. Tja, dann bis morgen, Kurt. Ich sehe ein, dass du auch nicht mehr tun kannst. Robert? Ja? Du hast mich bisher nicht gefragt, wie ich die Sache sehe. Also muss ich es dir sagen, ohne dass du mich gefragt hast. Für mich sieht das verdammt so aus, als sei jemand auf die Fluchgeschichte eingestiegen, um auf ihr sein eigenes Süppchen zu kochen. An Kaliumcyanid kann man schließlich heute rankommen. Ist nicht dein zukünftiger Schwiegersohn Pharmazeut? Ach, um Gottes Willen, Kurt, wo denkst du denn hin? Ich will damit nur sagen, dass du alles in Betracht ziehen musst. Alles. Das bist du deiner toten Frau, dir selbst und deiner Familie schuldig. Ja, ja, ich weiß. Ich möchte wirklich nicht in deiner Haut stecken. Delorme hier, stellen Sie mir bitte eine Verbindung mit dem Tagesanzeiger her und dort mit einem Redakteur namens Affinger. Was er von mir in meiner bescheidenen Redaktionsstube wollte, war für einen nüchternen Polizisten in gehobener Position immerhin überraschend. Er bat mich nämlich um ein Gespräch unter vier Augen, und dabei sollte ich ihm alles bis ins Einzelne darlegen, was ich über den Fluch herausgefunden hatte, der auf den englischen Silberschalen lag. Aber bevor ich darauf zurückkomme, möchte ich Sie doch noch Mäuschen sein lassen bei dem temperamentvollen Gespräch, das Kriminalrat Sulzer nach Floppys Geburtstagsessen mit Kaktus und dem Rest der Familie geführt haben muss. Mit Ausnahme von Floppys Mutter natürlich, die als Einzige eine sehr wichtige Aussage hätte machen können. Tja, also in kurzen Worten, Robert, wenn keiner von uns in der nächsten Stunde einen kaltblütigen Mord gesteht, dann wirst du den Staatsanwalt einschalten, stimmt's? Ach, so ist das doch nicht gemeint, Otti. So verstehe ich das aber auch, Herr Sulzer. Sind wir uns nach diesem Gespräch denn wenigstens alle einig, dass keiner von uns einen Mord an Angela begangen hat? Oh nein, Herr Sulzer, das sind wir nicht. Denn diejenigen, die ihn wirklich nicht begangen haben, sind sehr daran interessiert, in diese Sache überhaupt nicht hineingezogen zu werden. Mit und ohne Staatsanwalt nicht. Was willst du denn damit zum Ausdruck bringen, Kaktus? Genau das, was ich sage. Und das sagen ausgerechnet Sie, wo Sie mit Ihrem Beruf zu denen gehören, die das Gift mit Leichtigkeit hätten beschaffen können. Sehen Sie, das habe ich mir gedacht. Da geht es schon los. Wer sich da überhaupt mit reinziehen lässt, kommt aus dieser Sache nicht wieder heraus, bevor er freigesprochen ist. Und das kann bekanntlich Jahre dauern. Da habe ich verdammt keine Lust dazu. Das ist eine Familienangelegenheit, Floppy. Was hätte ich schon für einen Grund, deiner Mutter etwas anzutun? Na, immerhin hatte Angela einiges gegen ihre Verlobung mit Floppy einzuwenden. Das würde aber mindestens voraussetzen, dass ich ihm überhaupt so viel wert bin, dass er an sowas denkt. Das bräuchte ja gar nicht deine Person zu sein. Da würde ja allein dein Erbanspruch genügen, mein Kind. Du bist jetzt eine reiche Frau geworden, vergiss das nicht. Ach, und das nimmst du ihr übel, nicht wahr, Otti, dass sie eine reiche Frau ist? Und ich womöglich ein reicher Mann. Und du hast noch nicht einmal deine Rente. Das sind doch Tatsachen, Robert. Daran kann doch keiner vorbei. Und außerdem, als leitender Beamter der Kriminalpolizei hätten Sie genauso leicht an das Gift herankommen können wie ich. Sie brauchen nur mit Ihrem Dienstausweis in eine chemische Großhandlung reinzugehen, um... Und dann am nächsten Morgen mit einer solchen Dummheit in allen Zeitungen zu stehen. Wenn Sie nicht mehr von mir halten, junger Mann, dann... Sie geben also zu, dass es Ihre Intelligenz ist, die Sie davon hätte abhalten können, einen Mord zu begehen. Die Moral war es jedenfalls nicht. Ihre Ehe war unerträglich, das wusste jeder. Wie oft in solchen Fällen war Ihre Frau bei bester Gesundheit. Wenn Sie sich das Märchen mit dem Fluch zu eigen gemacht hätten, das würde auch erklären, warum Sie nach außen hin so stur darüber gespottet haben. Da sogar gewettet haben Sie mit diesem Fluch. Auf mich als Pharmazeut würde jeder sofort tippen. Auf Sie als honorigen Polizeibeamten nicht. Das ist der ganze Unterschied. Ich verbiete Ihnen, so daherzureden, junger Mann! Warum haben Sie mich dann überhaupt hierher kommen lassen? Wenn schon die Wahrheit gesagt wird, dann muss sie jeder sagen können. Auch Ihre Tochter hätte in meiner Apotheke an das Gift herangekonnt. Floppy und ein Mord an Ihrer Mutter, das ist unmöglich! Ich kann auch meine Tochter! Das hat schon mancher gedacht. Da war es doch anders. Tja. So können Sie nur als Vater reden. Als Kriminalrat geht das schon nicht mehr. Und als Staatsanwalt erst recht nicht. In so einer Sache darf man keine Gefühle haben. Überhaupt keine. Und wer sagt mir denn, dass nicht ein Familienkomplott vorliegt? Sie alle waren ihrer überdrüssig. Ich war doch dabei. Ich habe doch alles miterlebt. Das hat Hand und Fuß, was da geredet wird. Das ist wahr. Wir hatten sie alle satt. Ich auch. Ich geb's zu. Schön, junger Mann. Wir hatten also alle ein Motiv. Schön. Floppy konnte in ihrer Apotheke an das Gift rankommen. Schön. Auch mein Bruder hätte das schließlich irgendwie gekonnt. Aber was soll das alles? Angela hat während des ganzen Mittagessens nicht einen einzigen Bissen gegessen und nicht einen Schluck getrunken. Und während der wenigen Minuten, die sie in der Küche war, war sie allein. Das können Sie doch alle bezeugen. Na, jetzt erklären Sie mir doch mal, wann und auf welche Weise sie vergiftet worden sein soll. Wenn du nicht schon im Rentenalter wärst, dann würde ich dich in meinen Laden mit reinnehmen, Otti. Ja, Otti hat recht. Und wäre das Gift in den Speisen oder Getränken gewesen, dann hätten auch alle anderen tot umfallen müssen. Das ist vollkommen logisch, Otti. Tja, wenn man sich das so nüchtern vor Augen hält, wie es ist, da gibt's nur eine einzige Möglichkeit. Dass der Arzt sich geirrt hat und die Sektion irgendetwas anderes ergibt. So gehen Sie doch schon endlich ran, wenn Sie Courage haben. Sulzer hier? Ja? Ja, danke sehr, Herr Doktor. Danke, ich verstehe. Na, Doktor. Sie hat aber nichts anderes ergeben. Sekundenschneller Tod durch Lähmung der Eisenanteile in den Atmungsfermenten durch die CN-Gruppe. Eindeutig eine Cyanidvergiftung. Ciancali, es bleibt dabei. Das ist zum wahnsinnig werden. Kinder, hört mir mal alle zu und lasst uns ganz ruhig bleiben. Herr Mohr, wenn Sie vielleicht zufällig ein bisschen frische Luft schöpfen wollen, also mir wäre es ganz recht. Ich glaube wirklich, dass Sie bei der Geschichte außer Betracht bleiben, aber wenn ich jetzt den Staatsanwalt verständige, dann ist das nicht mehr meine, sondern dessen Sache. Dann gehe ich endgültig, Herr Sulzer. Ich habe Ihnen gesagt, warum. Philomena, du kannst mich ja verständigen, wenn sich etwas Neues ergibt. Ich denke, das wird dann der Staatsanwalt tun, Kaktus. Ich habe noch Rekonif-Platten von dir. Ich schicke sie dir bei Gelegenheit vorbei. Soll das heißen, dass ich den Laufpass kriege? So kann man es nennen, ja. Ich brauche einen Mann, der auch in einer solchen Lage Gefühle hat. Und der zur Familie hält, wenn sie mal in Schwierigkeiten ist. Ach, wenn Angela das hätte erleben dürfen. Aber Sie hören es doch, junger Mann. Guten Abend. Tja, wenn das so ist. Guten Abend. Guten Abend. Lass nur, ich geh schon. Ja. Bei Sulzer hier? Ah, Jobst, du bist's. Wart mal Augenblick mal. Papa macht mir geheimnisvolle Zeichen. Ja, ob du nicht vorbeikommen kannst. Ach, wolltest du ohnehin. Ist ja prima. Gut, ich bin ganz Ohr. Was soll ich? Ja. Ja. Schön, aber... Er hat schon aufgelegt. Er scheint einen Schuss in der Antenne zu haben. Ich soll inzwischen die englischen Schüsseln in Wasser stellen, aber bedeckt sollen sie sein. Also wirklich, der Junge ist nicht mehr ganz bei Trost. Du, ich würde es aber trotzdem mal machen. Er sah aus, als wüsste er, was er will. Na schön, wenn ihr meint. Moment, Robert. Was wolltest du uns denn vorschlagen, bevor der andere junge Mann nach Hause geschickt wurde? Otti, Philomena, wir sind jetzt wirklich ganz unter uns. Ich wollte euch vorschlagen, wenn einer mit der Sache was zu tun hat, dann sollte es jetzt sagen. Und die anderen würden es vergessen und versprechen, darüber den Mund zu halten. Na? Ich weiß natürlich, dass Floppy mich für entgleist hielt, als ich sie diese verdammten Schüsseln ins Wasser stellen ließ, ohne ein weiteres Wort dazu zu sagen. Aber es hätte ja genauso gut alles ganz anders sein können. Und ich konnte Floppy unmöglich der gleichen Spannung aussetzen, der ich ausgesetzt war. Ich beeilte mich und fuhr wie ein Wahnsinniger. Als ich vor Sulzers Haus keinen Parkplatz fand, fuhr ich meine Ente quer auf den Bürgersteig und stürmte nach oben. Ja! Du reißt uns ja die Türklinge runter. Hat dein Vater schon den Staatsanwalt angerufen? Nein, noch nicht. Was hast du denn? Hast du die Schüsseln im Wasser? Ja, natürlich. Und wie lange? Das weiß ich nicht. Nicht ganz eine Viertelstunde. Ich habe drauf geachtet. Das genügt. Wo sind Sie? Ja, da drüben in der Badewanne. Gut, ruf deinen Vater. Robert, komm doch mal. Ja, ich komme. Ja, es stimmt. Es stimmt wirklich. Seht euch das an. Hier unten, wo an der Innenseite dieser gekörnte Zierrand um den Schalenboden läuft. Seht ihr die gründlich-gelben Gerinnse? Ja, tatsächlich. Na und? Ja, die müssen eben noch mal gründlich in die Maschine. Das kann ja in der besten Familie mal vorkommen, oder? Egal in welcher Familie, auf jeden Fall ist es tödlich, wenn es vorkommt. Rufen Sie jetzt den Staatsanwalt, Herr Sulzer. Ich kann Ihnen sagen, wer Floppys Mutter auf dem Gewissen hat. Der Mann heißt Luigi Galvani. Mann! Haben Sie sich überlegt, was Sie da sagen? Also dem Namen nach würde ich ja meinen, so ein Kerl von einem Gastarbeiter. Die stechen doch immer gleich mit dem Messer auf andere ein. Red doch keinen Unsinn, Otti. Galvani ist seit 1798 tot und mit dem Messer ist schließlich auch nicht gestochen worden. Mir dämmert da ganz schwach irgend sowas aus der Physik. Chemie, Floppy. Naja, dann eben Chemie. Was ist denn das für ein Zeug? Lässt du die Finger weg, Floppy? Die Dinger holt hier nur der Staatsanwalt raus, sonst keiner. Was ist denn das für ein Zeug, Jo? Das ist reines Cyanid. Eine Mischung aus Silbercyanid und Kaliumcyanid. Und sofort tödlich. Um Gottes Willen. Wie kommen Sie denn auf das alles? Tja, also, Ihr Chef war gestern bei mir und Wir sind gemeinsam alles nochmal durchgegangen, was ich über diese beiden Schüsseln weiß. Wort für Wort. Er will es ja ganz genau wissen, der Herr Delorme, wenn er sich hinter etwas geklemmt hat. Ja, davon kann ich ein Lied singen. Sehen Sie? Und diesmal zu Ihrem Glück. Wir sind beide darüber gestolpert, dass 1894 der damalige Besitzer der Schüsseln auch an einer Cyankali-Vergiftung starb, als er die Dinger neu hatte versilbern lassen. Sehen Sie doch mal bei irgendeinem Galvaniseur, ob wir da für den Sulzer was rausholen können, sagte Ihr Chef, Sie kennen ihn ja. Das habe ich gemacht und wirklich, wir konnten da für den Sulzer was rausholen. Zum Neubeschichten hängt der Mann die Schalen in ein Bad aus destilliertem Wasser, Silbercyanid und Kaliumcyanid. Das kriegt er mit seiner Sonderbestätigung als Galvaniseur im Handel. Hat das Metall, das er beschichten will, nun bestimmte Hohlräume wie hier unter dieser umlaufenden Zierleiste, dann dringen Rückstände dort ein und verfestigen sich. Da das Zeug aber wasserlöslich ist, kommt es wieder heraus, sobald Flüssigkeit dazutritt. Gemüsesaft genügt. Mein Gott im Himmel, arme Angela. Aber wie kann sie sich daran vergiftet haben, wenn sie gar nichts gegessen hat? Und warum ist uns allen nichts passiert? Na, nichts leichter als das. Aus lauter Dickköpfigkeit hat sie mit uns nichts gegessen, die arme Angela. Also hatte sie vermutlich Hunger, als sie in die Küche kam. Sie hatte schon früher immer die schlechte Angewohnheit, Töpfe und Schüsseln auszuschlecken, wenn sie sich unbeobachtet glaubte. Das macht man nicht in einer gebildeten Familie, habe ich ihr immer gesagt. Aber sie hat eben nicht auf mich gehört. Sonst wäre sie vielleicht noch unter uns. So sah es die gute Tante Otti eben. Es gab dann noch ein bisschen hin und her, ob nicht der Galvaniseur auf diese Besonderheit hätte aufmerksam machen müssen. Aber der konnte nachweisen, dass er selbst die Schüsseln gar nicht an Angela ausgeliefert hatte. Die Kraft im Laden hätte es überhaupt nicht tun dürfen, konnte sich aber gegen Angela nicht durchsetzen. Wundert mich keinen Augenblick, hatte Sulzer bemerkt. Ich habe ihr immer gesagt, du kommst noch einmal um an deinem eigenen Dickkopf. So sah es der gute Robert eben. Die Sache hatte also keinerlei Nachspiel, jedenfalls kein gerichtliches. Als ich mit der Geschichte in der großen Redaktionskonferenz zum dritten Mal bei meinem Chef vorfühlte, traute ich meinen Ohren nicht. »Was?« schrie er vor Begeisterung aufspringend. »Was, Affinger? Mit so einer Geschichte kommen Sie mir erst jetzt?« Aber ich hatte inzwischen gelernt zu lächeln. »Nun, persönlich machen uns diese Schüsseln kein Kopfzerbrechen mehr. Mein Schwiegervater hat sie uns zur Hochzeit verehrt. Wir haben sie 3 Wochen lang gewässert und essen jetzt täglich daraus. Bislang sind wir noch am Leben. Ach, im Übrigen, weil ich von wir spreche, Floppy Sulzer ist vor ein paar Monaten meine Frau geworden. Das war es, was ich noch nachzutragen hatte.